Ja, es ist halt Sommermond. Es ist anders. Man kommt immer wieder auf den Punkt zurück. Es ist halt auf der anderen Seite aber auch verbunden mit Sachen, die in den Augen von denen eindeutig schlecht sind. Das ist richtig. Ich meine, ich kann auch erzählen, wie selbst das Jahrhundertfest war. Ich kann auch erzählen, wie selbst das Jahrhundertfest war. Da habe ich da gestanden, da freut mich irgendwelche Pilze. Ja? Ja. Da bin ich mit drei Leuten in der Wald drin gegangen und da haben wir irgendjemand hat einen Kühlschrank liegen gehabt, die waren nachher im Ruftan, die mussten jetzt weg und haben wir Pilze gegessen. Verstehst du? Er nennt sich mal die Bullen da unten geschickt und sind alle verhaftet, noch heute. Fast alle. Weißt du was, Mann? Ja. Das, insgesamt ist es heute noch eine Geschichte, die für die genauso unangenehm ist, wie sie vor 12 Jahren war. Ja. Und die werden das niemals akzeptieren. So, so werden es vielleicht irgendwann werden sie mal sagen, ja okay. Ne? Aber selbst wenn wir jetzt sagen, mal, was du jetzt da machst, das ist so ein, das Denkmal da richtig. Ne? Ja. Ja, gut. Das Monument gut. Hinstellen und sagen, das ist es jetzt. Und damit haben sie sich auf irgendeine Art und Weise auseinanderzusetzen. Ja. Ich meine, die waren das wahrscheinlich in dem Sinn, selbst zu dem Zeitpunkt, wenn das schriftlich vor denen liegt, und die Neulehrer mit denen, das sind Leute mit Selbstbewusstsein, die haben ihre eigene Kultur entwickelt, dann die diese Kultur nie verstehen können. Niemals, weil die Wurzeln der ganzen Geschichte, die kommen halt aus, ja, aus der Zeit, wo, haben wir halt noch gesagt, wir sind Gambler. Wir sind hier die Gambler. Ja. Klar.